Ich bin Janina und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, weil ich habe hier heute jemanden ganz, ganz besonderen, nämlich Andreas Herrmann, mein Papa. Es ist mir eine Ehre, Janina, bei dir dabei zu sein in dem Kanal. Es ist richtig super. Ich freue mich. Dankeschön. Ja. Du bist schon seit, wir haben uns gefragt, wie lange, wir konnten es nicht beziffern. Es ist sehr schwierig, das herauszufinden. Ja. Jahrzehnte sind es auf jeden Fall. Bist du schon im Heilungsdienst? Du machst regelmäßig Heilungsgottesdienste, bist im internationalen Heilungsdienst, machst Heilungsschulungen. Und darum wird es heute gehen, nämlich um Heilung. Ja. Und ich würde einfach gerne mal wissen, wie hat das denn bei dir gestartet? Wie bist du denn in den Heilungsdienst gekommen? Also es hat so begonnen, dass ich damals vor Jahrzehnten, ich glaube, ich war so 18, 19 Jahre alt, da habe ich ein Buch gelesen von Catherine Kuhlmann, das war eine Heilungsevangelistin aus den Vereinigten Staaten und die hat richtig Furore gemacht und das hat mich so inspiriert und ich habe mir gesagt, also wenn Gott diese Frau gebrauchen kann, dann kannst du mich vielleicht auch gebrauchen. Und ich fing dann einfach an, für Kranke zu beten. Und die erste Person, die eine Migräneattacke hatte, war meine Mutter. Und ich habe ihr die Hände aufgelegt und habe einfach für sie gebetet. Und die Migräne war schlagartig weg. Und das war natürlich sehr ermutigend. Und dann habe ich weitergemacht, habe dann die nächsten potenziellen Opfer gesucht. Ja, ein Freund, der ein Bandscheibenproblem hatte. Gott hat auch ihn geheilt. Dann haben wir Leute gehabt, die nicht geheilt worden sind. So, es war immer im Wechsel. Aber ich bin einfach dran geblieben. Also das sind eigentlich so die Wurzeln des Heilungsdienstes. Ja. Und wie kam es dann so zu diesem Shift? Hast du irgendwas Besonderes gemacht, dass es dann auch wirklich zu diesen Heilungsveranstaltungen gekommen ist? Vielleicht muss man einfach sagen, ich bin einfach dran geblieben. Ich bin wirklich zielorientiert dran geblieben und habe Dinge, die mich vielleicht verunsichert haben, Ängste, Unsicherheiten, Übergang und Gott vertraut, der mehr Glauben hat wie ich und ich wurde von ihm überrascht. Und dadurch bin ich auf diesem Kurs geblieben. Und dann hatten wir ja inzwischen dann schon einige Gemeinden gegründet und von Wiesbaden aus waren wir in einem Netzwerk mit einigen Gemeinden auch in Amerika und wir wurden eingeladen und ich war in einem Team und habe dort mitgearbeitet, mitgebetet und der Leiter damals, das war Graham Cook, der sagte, betet für die Kranken, die hier sind, das war eine Pastorenkonferenz. Und ich habe für ein paar gebetet und da wurden einige Personen geheilt und dann brach was los. Am nächsten Tag, da hatte sich die Heilung rumgesprochen, kam Nancy Schäfer, Lieutenant Governor of Georgia damals, mit ihrer Limousine vorgefahren und wollte Gebet von dem Deutschen haben. Und dann ging es los. Im nächsten Gottesdienst war ich in der Gemeinde eingeladen und es sollte ein Heilungsgottesdienst sein. Und so begann das. Und ich bin jedes Jahr nach Amerika geflogen, habe dort 2 Wochen hintereinander fast jeden Tag Heilungsveranstaltungen durchgeführt und bin dann wieder nach Deutschland geflogen, komme zurück in die Heimat. Man ist in der Gemeinde und ich bin auch noch so erfüllt von dem ganzen Heilungsthema und dann passiert auch noch ein bisschen in der Gemeinde, aber dann ebbt es wieder ab, weil Business as usual, du wirst überrollt von den anderen Aktivitäten und das ging dann weg. Und das Interessante war, auf einem Rückflug von den Vereinigten Staaten, da war ich im Gebet und plötzlich höre ich meine die Stimme Gottes gehört zu haben, Andreas, führe jetzt regelmäßige Heilungsveranstaltungen in Wiesbaden durch, monatliche Heilungsveranstaltung, du wirst sehen, dass meine Kraft zunehmen wird. Also meine Kraft, das ist auch meine Salbung, das ist Gottes Über auf dem Natürlichen. Und dann habe ich losgelegt, ja, dann fing das an. Und es fing dann so an, dass ich mich natürlich gefragt habe, Herr, ich brauche dich, ich weiß, ich kann niemanden heilen. Und ich habe in der Woche vorher immer, ja, sagen wir mal, eine Mahlzeit nur am Tag gehabt. Ich habe gesagt, Herr, mein knurrender Magen, das ist mein Hunger nach dem, was ich sehen möchte, ein Durchbruch. Also sagen wir, dieses zielorientierte Dranbleiben und viele Stunden im Gebet zu verbringen, hat irgendwie eine Tür geöffnet, ein Portal geöffnet und das ist eigentlich seitdem konstant geöffnet. Ja, seitdem führe ich eigentlich diese Heilungsveranstaltung durch und das ist für mich die beste Sache der Welt, ja. Das ist schön. Also du hattest diesen Hunger, du hast dich ausgestreckt und das Schöne ist, dass Gott das dann einfach auch belohnt. Jetzt siehst du ja einfach, dass ganz, ganz viele Heilungen passieren. Auch Dinge, die eigentlich medizinisch unmöglich wären. Wie stehst du denn zur Medizin? Also wie du ja weißt, meine erste Ausbildung, das war eine Krankenpflegeausbildung. Ja, irgendwo bin ich in beiden Bereichen drin. Ich würde es mal so sagen, ich sehe ein grundsätzliches Herausforderung. Du hast auf der einen Seite, die naturwissenschaftlich orientierten Menschen, die einfach sagen, ich glaube nur an Skalpell, Medizin, Säfte, Onkologie, Psychiatrie, Neurologie, Dermatologie und so weiter und so weiter, Orthopädie, Eingriffe. Und auf der anderen Seite hast du sehr häufig auch Menschen, die sagen, also wenn ich im Glauben gehe, dann ist der Arztbesuch ein Ausdruck meines Unglaubens oder schmeißt die Krücken weg, glaubt doch einfach, und dergleichen. Also das ist so diese Gegenhaltung und ich halte das für ein Problem, weil das baut eine Mauer zwischen beiden Seiten auf und ich stehe dafür, dass diese Mauer runter muss. Ja, sie muss runter, es ist keine Entweder-Oder-Position. Denn es gibt ja diese tolle Geschichte von dieser blutflüssigen Frau, sie hat ja so gelitten und sie hat ihr ganzes Geld zu den Ärzten gebracht, also zur DRK, AOK und so weiter, das ganze Gesundheitssystem der damaligen Zeit und sie konnte nicht geheilt werden. Und plötzlich kommt Jesus und bringt ein ergänzendes Gesundheitssystem, was sie geheilt hat in dem Fall. So, und das finde ich, das ist eigentlich, ich finde diese Zusammenarbeit immens wichtig, ja. Zwischen beiden. Da könnte man jetzt auch nochmal den Zusammenhang sehen. Du bist ja auch in Pakistan unterwegs und machst da riesige Heilungsveranstaltungen, wo einfach extrem viel passiert und wo die Menschen einfach auch diese Ergänzung des medizinischen Systems nicht haben. Das ist richtig. Teilweise. Ne? Das ist richtig. Und da sieht man einfach, wir leben hier, sagen wir mal, in einer naturwissenschaftlich orientierten Blase, würde ich mal sogar sagen. Und der Menschen glaubt an naturwissenschaftlich definierte Grenzen. Und ich sage, mit deinem Glauben stößt du genau an die Grenzen, an die du glaubst. Und ein pakistanischer Mensch, der kein richtiges Gesundheitssystem hat, der fürchterlich leidet, dem bleibt nichts anderes übrig. Der vertraut Gott. Und dann erleben wir natürlich gewaltiges Eingreifen von der himmllischen Seite. Ja, das ist, aber das ist jetzt auch kein Vorwurf an uns, weil wir haben nun mal dieses Netz. Ja, wir haben nun mal diese Sicherheit. Und wir haben diese zweifachen Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, würdest du sagen, Jesus war gegen Medizin? Also ganz, ganz ehrlich, da muss ich ein bisschen lachen. Ich habe diese eine Extremposition beschrieben. Also ich kann das nicht sehen. Ja? Erstens mal sagt Jesus, der Kranke braucht den Arzt und nicht der Gesunde. Zweitens hat er einen Arzt bei sich im Team, Dr. Lukas, der ein ordentliches Kapitel in die Bibel geschrieben hat. Also ja, er hat einen Mediziner, also wenn er gegen Mediziner gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Dann beschreibt er zum Beispiel bei der Heilung oder der Therapie des barmherzigen Samariters, also der Mann, der da Hilfe brauchte, dass er von diesem barmherzigen Samariter mit Öl und mit Wein behandelt wurde. Das waren ja die therapeutischen Mittel der damaligen Zeit. So, er würde nicht so etwas konstruieren, wenn er dagegen wäre. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. So, ich sehe auch einen Paulus, der einen medizinischen Tipp an Timotheus gibt, hey, nimm etwas Wein für deinen schwachen Magen und so weiter. Es gibt wirklich viele, viele Aussagen. Du siehst, im Alten Testament ist Jesaja der Prophet und da geht es um eine Heilung. Wenn ich das nochmal richtig hinkriege, da wurden Feigen auf die kranke Körperstelle gelegt in Kombination mit Gebet. Also eine Kombination zwischen Gebet und medizinischer Anwendung. Und interessant in dem Zusammenhang ist, diese klassische Bibelstelle, Jakobus 5, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten und so weiter, holt die Ältesten, dass sie für euch beten. Hochinteressant, dass dort in dem Wurzelwort, normalerweise heißt es, würde es Krios heißen, es geht um die Salbung, ja, also die Salbung ist ja, mit was ist er gesalbt worden? Krios wäre die spirituelle Salbung gewesen, aber es wird das Wort Aleifo genommen und das ist die medizinische Salbung. Also das lässt mich darauf schließen, dass wir hier eine Kombination haben zwischen medizinischer Anwendung und Gebet. Okay, das macht die Sache schon sehr interessant. Ja. Es gibt ja noch einen Aspekt und das ist folgender, dass du auf der einen Seite, es ist doch gut, gute Ärzte zu haben und auf der anderen Seite das Gebet zu haben. Einen liebenden Gott, der heilt. Und wenn ich krank bin, dann nehme ich Medizin in Anspruch. Ich bete dafür, dass ich den richtigen Arzt finde. Genauso wie ich dafür bete, dass Heilung passiert. Ja? Und wir erleben einfach beides. Und das ist die Bereicherung dieser Dimension. Das ist schön. Ja. Jetzt sehen wir ja in der Bibel, wenn Jesus geheilt hat, dass Glaube dabei auch eine große Rolle spielt. Ne? Jesus sagt auch, dein Glaube hat dir geholfen. Was kannst du jemandem empfehlen, der sagt, ich will geheilt werden, ich weiß, Glauben ist wichtig, aber irgendwie habe ich keinen. Kann man den Glauben irgendwie stärken oder aktivieren? Also zunächst mal muss ich sagen, Jesus war ein extremer Glaubensmotivator. Dir geschieht, wie du geglaubt hast, dein Glaube hat dir geholfen. Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Oder alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch werden. Oder sagt, lieber Petrus, komm mal her. Was ist das Kleinste, was du dir vorstellen kannst? Petrus sagt, ich denke ein Saatkorn. Was war das für ein Korn? Ein Senfkorn. Und was ist das Größte, was du dir vorstellen kannst? Ein Elefant. Größer, sagt Jesus. Okay, ein Berg. Petrus, pass mal auf. Wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, ausgerichtet ist an einen großen, gewaltigen Gott, ja, dann passiert etwas Wunderbares. Ja. Dann kannst du nämlich mit diesem Senfkorn-Glauben einen Problemberg versetzen. Ja. Das ist diese Kernaussage, die er da gemacht hat. So, also er betont die Wichtigkeit des Glaubens. Aber deine Frage war, wie können wir unseren Glauben für Zeichen und Wunder aktivieren? Und das ist faszinierend, weil da müssen wir ein bisschen Deep Dive machen, ja? Mal kurz tiefer eintauchen. Also ich möchte mal das ganze Glaubensthema mal vereinfachen und alle Glaubensformen reduzieren auf zwei Glaubensebenen. Es gibt ja den Glauben an Gott und so weiter noch. Es gibt, biblisch erwähnt, das Maß des Glaubens. Jeder Mensch hat ein Maß des Glaubens. Also das Maß kann unterschiedlich sein. Aber gleich vorweg, das Gute am Maß des Glaubens ist ein expandierender Glaube. Wenn er richtig gefüttert wird, wenn er richtig gebildet wird. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es die Gabe des Glaubens. Das ist ein etwas Perfektes. Lass mich mal so beschreiben. Es ist Gottes perfekter Glaube, der in einen Menschen kommt und ihn befähigt, das Außergewöhnliche zu tun. Und Jesus sagt in dem Zusammenhang, und dann wird euch nichts unmöglich sein. Ja? Jetzt überleg mal, wenn dieser perfekte Glaube permanent in einem Mensch wäre und du könntest Berge versetzen und du versetzt die Schweizer Berge und die Schweizer rasten aus, weil ihr Wohnsitz wieder verschoben ist, das ist eine Katastrophe. Ja? Die kriegen die Krise. Das kann es eher nicht sein. Ja? Also wir merken schon, wir Menschen haben charakterliche Inkompetenzen. Wir müssen in bestimmten Bereichen reifen. Und deswegen ist das Konzept, mal das zu vergleichen, Maß des Glaubens und Gottes vollkommener Glaube in uns, das ist nicht mein Glaube an ihn, das ist sein Glaube in mir, den er mir schenkt für die Situation. Und mein Maß des Glaubens, was ständig wächst und stimuliert werden kann. Und jetzt erkläre ich, wie du das groß kriegst, wie du diesen Maß des Glaubens groß kriegst. Und dann sagen die Leute plötzlich, ach, die Person hat eine Gabe, ja. Der erste Weg wäre, wir können entweder über die Größe unseres Problems meditieren und wir wissen ja, dann wird das Problem größer und größer und größer. Und unser Glaube wird kleiner und kleiner und kleiner und er diffundiert weg, wie ein billiges Parfüm, okay? Das ist die Situation. Das ist die Katastrophe sozusagen, weil dann passiert nämlich nichts. Aber wenn ich meinen Glauben ausrichte, nicht auf die Größe des Problems und ständig mit anderen drüber rede und so weiter, sondern mir einfach vergegenwärtige, Gott, du bist allmächtig, Gott, du bist allgegenwärtig, Gott, du hast Galaxien in Existenz gesprochen, vor der ersten Sekunde warst du, du bist Alpha und Omega, dir ist nichts unmöglich, du hast das und das und das alles schon in meinem Leben getan, dann erhebt sich der Glaube. Und wenn sich dann der Glaube erhebt, hat er auch die Autorität und das Potenzial, zu dem Berg zu sprechen. Ich denke, dass Jesus das so gemeint hat. Und das andere Beispiel ist, wir haben in der Bibel so viele Verheißungen, auch über Heilung. Ja? Die Frage ist, bin ich verheißungsorientiert oder umstandsorientiert? Ich sage immer, der Umstand, der steht da nur rum. Ja? Aber die Verheißung, das ist was anderes. So, in der Geschichte von Mose, der die 12 Kundschafter da ausgesandt hat, da sehen wir ja, dass 10 zurückkamen, die waren umstandsorientiert, die sagen, boah, das Land hat Probleme, das sind Riesen, wir haben keine Chance, wir werden in der Wüste umkommen und so weiter. Wo sind sie umgekommen? In der Wüste. Self-fulfilling prophecy. Ja. So, aber dann gab es 2, Kaleb und Josua, und die haben gesagt, ja, das Land hat Herausforderungen, wir sind realistisch, da gibt es Riesen, jawohl, aber wir werden die Riesen fressen wie Brot. Das ist die Luther-Übersetzung, das gefällt mir, ja. Mit anderen Worten, je größer die Probleme, je mehr Brot habe ich. Ich wachse an meiner Herausforderung, ja. So, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Und übrigens, wenn Gott sagt, dass wir das Land einnehmen können, dann können wir es auch einnehmen, ja. Und so, und die 2 haben es eingenommen. Sie sind reingekommen. Und das macht den Riesenunterschied. Also bin ich verheißungsorientiert oder umstandsorientiert? Wenn ich über die Verheißung nachdenke, sie meditiere, es innerlich verstoffwechsle, es durchdenke, es geht in mein System über, ich denke und ich spreche es, dann verändert sich etwas, weil Gott mit seinem Wort in uns arbeitet. Diese Fokusverschiebung, die finde ich total gut, ne? Ich häufig irgendwie ein Problem, das erscheint riesig, aber wenn ich dann anfange zu beten und Gott anbete, ihn preise, habe ich gar kein Problem mehr in diesem, ne, in dieser Gegenwart. Das ist einfach so schön, wie dann die Perspektive sich verändert und desto mehr wir so in die Gegenwart gehen, nenne ich das, also ihn anbeten, uns auf ihn fokussieren, was du auch gesagt hast, desto kleiner wird das Problem, weil man mehr versteht, wie groß eigentlich Gott ist, der in einem lebt. Ja. Und was auch gut ist, wir können ja auch beten, dass diese Gabe des Glaubens immer mehr in uns auch wächst. Ne? Ja, wir dürfen beten, gib mir deinen vollkommenen Glauben. Und das wird er auch geben, aber mein Maß des Glaubens wird automatisch wieder weiter wachsen. Ja. Eine andere Möglichkeit, Glauben kommt, sagt die Bibel, durch das Hören des Wortes Gottes. Also wenn wir jetzt über Glauben reden, dann stimuliert das auch den Glauben der Zuhörer. Irgendwo springt was an. Und das ist immer das Gute. Deswegen ist die Betonung von Glauben nicht unwesentlich. Ja. Und jetzt kommt noch ein Aspekt. Nur ein angewendeter Glaube ist ein wachsender Glaube. Also ich muss ihn anwenden. Ja. Wenn ich nur davon träume, wird nichts passieren. So viele Leute sagen, ja, ich habe heiße Hände gekriegt, ich spürte da etwas, eine Energie, ich merke, Gott will mich für Heilung gebrauchen, aber wenn du nicht den Hintern hochkriegst und losgehst, die Hände auflegst, Gott vertraust, Risiken eingehst, wirst du nichts erleben. Das ist der Punkt. Also ja. Du hattest ja auch dann die Inspiration beispielsweise durch dieses Buch und das andere war, du bist losgegangen und hast dann für deine Mutter gebetet. Genau. So, das war der Anfang. Und dann später findest du auch weitere Mentoren, weitere Bücher und so weiter und kommst auch weiter damit. Ja. Okay, also Glaube ist wichtig und man kann den Glauben stärken, man kann ihn aktivieren. Was ist denn, wenn man trotzdem nicht geheilt wird, obwohl man Glauben hat? Zunächst mal möchte ich sagen, Glauben ist ja nicht eine Einbahnstraße. Glauben ist nur eine Dimension. Also wir können ja bei so einem Gespräch hier nur an der Oberfläche ein bisschen kratzen. Es gibt ja noch die Ebene der Gegenwart, wo Menschen geheilt werden. Also ich würde mal unterscheiden zwischen der Glaubensebene und der Gegenwartsebene. Ja? Also eine gewisse atmosphärische Bedingung, wo wir Gott anbeten und dann öffnet sich einfach ein Kanal und wir bewegen uns mit unserem Glauben in seine Gegenwart rein. Dinge passieren. Manchmal brauchen die Leute keinen Glauben, es passiert einfach. Du siehst ja bei Jesus, in seiner Heimatstadt konnte er nicht viel tun, weil die Leute gesagt haben, was kann denn aus Nazareth schon Großes kommen? Ja? Also da war der Glaube reduziert. Wir lesen aber eine andere Stelle, als die Kraft zum Heilen da war. Wow, dann wurde einer nach dem anderen geheilt. Ja? Als die Kraft zum Heilen da war. Und das ist diese Präsenz, diese atmosphärische Veränderung, wo dann Dinge passieren. Übrigens sehen wir es beim Petrus auch. Ja? An der schönen Tempelpforte nimmt er den Gelähmten und sagt, halt mal zu, Silber und Gold haben wir nicht. Was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf. Und dann mobilisiert er ihn. Ja, richtet ihn auf. Das ist das eine. Und dann sehen wir aber auch beim Petrus, dass sein Schatten, es gab so eine Phase, auf die Kranken fiel und sie wurden geheilt. Und die Leute haben gesagt, alles, was wir brauchen, ist egal, welche Religion du hast, ob du Hindu bist, Moslems, wir brauchen nur den Schatten von Petrus. Also ab in den Schatten. Du brauchst die Krankheit und den Schatten. Und wenn beides zusammenkommt, dann funzt es und dann passiert Heilung. Ja, also es gibt ja noch wesentlich mehr Facetten. So, wenn auf der Ebene des Glaubens nichts passiert ist, dann geh in eine Veranstaltung, wo die Präsenz da ist, wo man mehr von der Salbung redet, von Gottes Über auf unserem Natürlichen, was uns in diese Dimension reinführt. Und wenn da nichts passiert, geht zum Glauben. Also es ist auch hier wieder kein Entweder-Oder, aber das Konzept nimmt mal ein bisschen Druck aus dieser Leistungsfrömmigkeit des Glaubens. Ich muss im Glauben leisten, sonst, ja, sonst wird es nichts. Und dann ist man auch immer selbst dran schuld, wenn man nicht geheilt wurde. Ja. Und dann hat man so einen Druck. Und ich glaube, das ist total fehl am Platz. Aber bei allen Heilungen, die du erlebst, gibt es ja auch immer wieder Menschen, die nicht geheilt werden, die trotzdem glauben. Wie geht man denn mit diesen Menschen um? Wie geht man damit um, wenn man auch für jemanden betet und der wird nicht geheilt? Also nochmal, es gibt Leute, die haben ein Glaubenssystem, da wird alles passend gemacht. Und wenn es nicht passt, sind Menschen fürchterlich unter Druck. Und ich möchte es mal so ausdrücken, wenn jemand nicht geheilt wird und du bist der Heilungsbeter sozusagen, biete ich dir mal drei Möglichkeiten an. Die erste Möglichkeit, wenn die Person nicht geheilt wird, ist zu sagen, Gott hat keinen guten Tag gehabt. Und das traue ich mich nicht zu sagen, er ist mein Chef, er ist mein Boss, er ist für mein Leben bedeutet er alles. Das würde ich niemals sagen, also kommt für mich nicht in Frage. Zweite Möglichkeit, also wenn du jetzt krank wärst, würde ich vielleicht sagen, du pass auf, dein Glaube hat gefehlt oder ich sehe da noch eine Schuld oder ja. Das Problem ist, jetzt bist du schon krank und jetzt kommen noch solche Worte auf dich drauf und das macht einen ja noch kranker. Das belastet einen. Das ist kein erlösendes Moment. Ja. Also das ist... bringt noch weiteren Druck. Übrigens, dann passiert bei der Person, die diesen Druck kriegt, ich habe nicht genügend geglaubt, ich bin nicht gut genug, Gott mag mich nicht. Das schafft eine Distanz zwischen ihm oder ihr und Gott. Das ist ein Problem. Dritte Möglichkeit, die ich anbiete, ich gebe mir als Heilungsbeter selber die Schuld. Ich habe nicht genügend gebetet, ich war nicht genügend in Verbindung mit Gott, und so weiter und so fort. Und dann merken wir schon, alles basiert auf Schuldgefühlen. Und ich glaube nicht, dass man einen Heilungsdienst mit Schuldgefühlen beginnen sollte, sondern mit Ehrlichkeit. Und meine Ehrlichkeit in dem Punkt wäre die, dass ich sage, ja, ich weiß nicht, warum Leute nicht geheilt werden. Wir erleben, dass Menschen geheilt werden. Wir erleben aber auch, dass Menschen nicht geheilt werden. Wir erleben, dass je mehr Menschen für Kranke beten und im Glauben weitergehen, umso mehr Heilung werden wir erleben. Ja, je weniger es tun, ja, und dann gibt es Leute, die denken nie über das Thema nach und dann hat die Mutter plötzlich Metastasen im ganzen Körper und dann soll Gott auf einmal schalten und man hat nie etwas entwickelt, ja. Also ich glaube, das Wichtigste wäre zu sagen, ich habe nicht die Antwort. Ich habe nicht die Antwort auf alle Fragen. Und ich weiß auch nicht, will Gott zum Beispiel die Person vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt heilen? Will Gott die Person im Krankenhaus benutzen, ja, um Licht reinzubringen, um andere Menschen zu ermutigen? Weil diese Beispiele gibt es ja alles. Ich habe einen Freund gehabt, der war Dialysepatient und der war ein großer Segen in der Dialysestation, solange er gelebt hat. Er hat so viel Glauben und Hoffnung und Liebe reingebracht zu den Menschen. So, er wäre da nie reingekommen, wenn er nicht dieses Problem gehabt hätte. Ja, also du hast gesagt, man kennt nicht immer alle Informationen. Das erinnert mich an Ägypten, einen Urlaub vor vielen Jahren. Ich war noch ein Kind. Und so klein. Ja, und es war für mich eine absolut schlechte Erfahrung. Ägypten ist ein schönes Land, davon bin ich überzeugt. Nur für mich bedeutete es Krankheit. Also ich hatte tagelang hohes Fieber. Es ging mir richtig schlecht. Und nichts hat geholfen, ne? Weder Gebete noch Medizin, gar nichts. Wir waren dann sogar einmal im Krankenhaus und da war ein Arzt, der dann mal bei mir in den Mund geguckt hat, dann den hier gemacht hat. Spaten, hier so. Und danach hatte ich Mundfäule. Also es gibt sicherlich auch gute medizinische Versorgung, es ist auch schon lange her, aber das war jetzt unsere Erfahrung. Der Arzt hat auch geraucht, während er mich behandelt hat. Also egal, es ging mir richtig schlecht und ich habe nur meine Situation gesehen und es ging mir auch erst wieder gut, eine Zeit, nachdem wir wieder in Deutschland waren. Aber das ist meine Seite der Story und diese Story hat ja noch einen viel größeren Zusammenhang. Vielleicht kannst du den nochmal erzählen. Ja, also als ich den Arzt geholt hatte, dass er uns hilft, weil die Gebete hatten nicht gewirkt, habe ich zum Arzt gesagt, übrigens, ich bin auch im Heilungsgeschäft. Da sagt er. Da muss man jetzt noch ganz kurz erklären, der Arzt mit der Zigarette ist jetzt aber ein nicht anderer Arzt als der, von dem mein Papa jetzt spricht. Genau. Das war ein Arzt, der mir helfen sollte. Nur, genau, ja. Der kam in unser Hotel, um dir zu helfen und hat dir dann Spritzen verabreicht und alles Mögliche. Und ich sage ihm, pass auf, ich bin auch im Heilungsgeschäft. So auf Englisch, wir haben auf Englisch miteinander geredet. Da sagt er, was machst du? Ich sage, ich lege Hände auf und bete. Da sagt er, das ist interessant. Komm doch am Mittwoch in meine Praxis. Und wir haben einen Termin ausgemacht. Dann hat er gesagt, ich möchte, dass Sie mir helfen. Und dann komme ich in seine Praxis und erkläre ihm einfach, wie ich das mache. Und dann sagt er mir, mein Leben ist ein Schmerz. Ich habe 2 OPs in meiner Bandscheibe. Mein Leben ist ein Dauerschmerz. Und dann legte ich ihm einfach die Hand auf den Kopf und habe gebetet in Englisch, Come Holy Spirit, touch his backbone. Komm, Heiliger Geist, rühre seine Wirbelsäule an. Und der Mann sagt, oh, what's that? Und ich sage, oh, that's the Holy Spirit. Ja. Und der war von diesem Tag an komplett geheilt. Mega. Ja. Schön. Und jetzt gehe ich zurück, sehe meine kranke Tochter, ich mache mir Sorgen. Und dann kam diese Spatelnummer und es wurde alles schlimmer und schlimmer. Und der Urlaub, den konnten wir knicken, ja, weil wir uns so viel Sorgen gemacht haben damals um dich. Ja. Und interessant, wir kommen nach Deutschland und Wochen später erholst du dich langsam, kommst wieder zu Kräften. Und dann kriege ich ein halbes Jahr später Post aus Ägypten. Da schreibt mir eine deutsche Frau, sagt, ich bin hier mit einem Ägypter verheiratet. Und ich bin jetzt bei dem Arzt gewesen. Der hat mir gesagt, da ist ein Landsmann und der hat mir ihre Adresse gegeben. Und er hätte ihn geheilt. Und können Sie nicht nach Hurghada kommen, vielleicht mal einen weiteren Tauchurlaub machen, um dann mir zu helfen? Und ich bewegte das und dann habe ich gedacht, okay, in der Bibel sehe ich, der Paulus, man hat die Tücher von Paulus genommen, Schweißtücher, hat sie auf die Kranke gelegt, sozusagen als ein Kontaktpunkt für den Glauben. Und dann hat man gebetet und dann sind Heilungen passiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann nicht hinreisen zu der armen Frau. Sie hat auch geschrieben, sie ist bei 5 Ärzten gewesen, dies war der 5. Arzt, keiner konnte ihr helfen. Also habe ich so ein Tuch genommen, gebetet, das ist ja die Alternative zu der medizinischen Seite, die ich auch kenne und die ich ja gut heiße. Leg die Hand drauf, bete und schreibe einen theologischen Beipackzettel und dann schicke ich das Ding auf die Reise. Und sie legt das sich, das war hier im Beckenbereich in der Hüfte, sie hatte so Schmerzen. Sie legte das drauf, betet und wird geheilt. Und da öffnet sich ein Fenster bei ihr für den Glauben, für den christlichen Glauben. Und dann waren wir im Kontakt und dann haben wir ihr später CDs mitgebracht und so weiter und es ist weitergegangen. Und wenn ich diese ganze Geschichte erlebe, wenn du damals nicht krank geworden wärst, hätte ich diesen Arzt nicht kennengelernt, wäre dieser Arzt nicht auch zum Glauben gekommen, wäre diese Frau nicht auch durchgebrochen bei Gott, wäre diese Heilung nicht passiert und alles, was als Folge davon sich noch ereignet hat. Genau, wer weiß, für wie viele Leute sie noch gebetet hat, ja, ne? Und wie die Leute dann mit Jesus durchgestartet sind. Genau, also da kann doch eine Riesennummer in Ägypten gelaufen sein, die werden wir in der Ewigkeit erfahren, ja. Aber das ist, was mich begeistert, also wir wissen es nicht. Und dann aber auf der anderen Seite, wenn wir merken, es geht nicht weiter im Leben, ja, es geht in Richtung Tod, dann ist für mich wichtig, einfach den Hebel umzulegen und einfach zu gucken, ist die Person offen, dass ich helfen kann. Weil für mich gehört das genauso dazu. Ja? Dass der Tod ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft so ausklammern. Aber gerade im Kontext mit dem Heilungsdienst spielt der Tod auch eine wichtige Rolle, weil Jesus ist nicht nur gekommen, um die Menschen zu retten, oder zu heilen, sondern ihnen auch ewiges Leben zu geben. Und da ist für viele Menschen die Möglichkeit, Gott noch einmal kennenzulernen, eine Beziehung aufzubauen, bevor sie quasi, sagen wir mal, den alten, verschlissenen Wintermantel, diesen Körper zurücklassen und in eine andere Dimension gehen. Ja. Ja, das heißt ja, in seinen Striemen sind wir geheilt. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, werden wir Heilung erfahren, entweder auf der Erde oder dann, wenn wir bei ihm sind. Und Da hast du auch so eine krasse Geschichte von so einem Jungen, der im Rollstuhl saß. Vielleicht kannst du die nochmal erzählen. Also er war sechs Jahre alt. Und ja, also er wurde beatmet, ihm ging es ganz schlecht. Sie kamen in den Heilungsgottesdienst, sie haben Gott kennengelernt. Er hat eine Besserung erlebt, aber er hat keine Heilung erlebt. Und eines Tages geht seine Mutter ins Kinderzimmer und dieser Junge ist tot. Er ist kalt. Und die Mutter hat gesehen, wie ich gebetet habe im Heilungsgottesdienst. Sie hat gesagt, in dem Namen Jesu, sie nannte seinen Namen, das anonymisiere ich jetzt mal, komm zurück. Und der Junge kam zurück und er öffnet die Augen und er sagt zur Mutter, Mama, das tust du nie wieder. Denn da, wo ich war, konnte ich laufen, war ich gesund, ging es mir gut, da war es so schön. Und er beschrieb Dimensionen des Himmels. Und circa, ich weiß nicht, sechs Wochen später oder zwei Monate später ist er gegangen und die Mutter hat ihn nicht mehr zurückgeholt, den Geist nicht mehr zurück in den Körper geholt. Ja. So, also es gibt zum Thema Heilung, das gehört alles zu diesem gesamten Spektrum noch dazu. Ja. Ich habe zu einem Mann gesagt, weißt du, wenn ich dich heilen könnte, würde ich dich heilen. Und er sagte mir, Andreas, ich bin im letzten Heilungsgottesdienst zum Glauben gekommen. Und das trägt mich. Und mach dir keine Gedanken. Und wir haben uns umarmt, wir hatten beide Tränen in den Augen. Es war eine frische, freundschaftliche Verbindung, die da entstanden ist. Und drei Tage später ist er gegangen. Und ich kann nur sagen, für mich das Gute ist, dass ich weiß, er hat eine andere Heilung erlebt. Er ist in Ewigkeit bei Gott, auf Zeit und Ewigkeit. Und und sein Geist ist nicht gestorben, es ist nur die Verpackung, der Tod. Mit anderen Worten, es ist ein Auschecken in eine andere Dimension. Und das ist so wichtig, dass wir einfach, wenn wir über Heilung denken, nicht denken, alle müssen jetzt geheilt werden, sondern selbst die, die Jesus geheilt hat, sind gestorben. Selbst die, die er vom Toten auferweckt hat, denk an Lazarus, ja, der muss ein zweites Mal sterben. Ja. Also wir gehen alle in diese Richtung. Ja. Der Tod ist auch ein Teil dazu. Aber wenn jemand jetzt krank ist und seinen Glauben praktiziert hat und sagt, ich bin jetzt nicht geheilt worden, dann ist es keine Hilfe, ihm Schuldgefühle zu machen und er denkt, Gott ist so weit weg, sondern ich muss seine geistlichen, seine spirituellen Ressourcen stärken und einfach die Beziehung verdichten oder helfen zu verdichten, damit er oder sie die Kraft hat, diesen Weg zu gehen, den wir alle irgendwann mal gehen werden. Und jeder wird diesen Weg allein gehen. Und dazu brauchen wir Gott. Im Leben wie im Sterben. Ja. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt das gehört hat und sagt, boah, ich möchte auch in den Heilungsdienst eintreten? Hast du da irgendwelche Tipps? Also ich würde mal sagen, ja. Ich würde ermutigen, es genauso zu machen wie ich. Ja? Nämlich einfach die Unsicherheiten, die Ängste mal zu übergehen, das Wort Gottes ernst nehmen. Weil Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Er sagt, geht hin, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen. Er hat nicht nur einen Missionsauftrag gegeben, sondern auch einen Heilungsauftrag, den aber nicht so viele eben wahrnehmen, aus verschiedenen Gründen. Ja? Aber dieser Auftrag gilt und den gilt es umzusetzen. Und ich habe festgestellt, dass die Menschen, die gesagt haben, ich möchte das, in meinem Umkreis sind das diejenigen, die wirklich auch anfangen mit einem eigenen Heilungsdienst und die eigene Heilungsdienste haben. Da ist ein Friseur, der hat eine Heilungsschule mitgemacht und ich sag mal, wenn wir salopp sagen, er geht ab wie ein Zäpfchen im Weltall. In seiner Einflusssphäre verändert er durch die Heilungsgabe, die Gott ihm jetzt gegeben hat, verändert er so viel. So viel. Ja? Und da gibt es viele Beispiele. So, und da gibt es Bücher, die wir lesen können, da gibt es Veranstaltungen. Wenn ich etwas erzähle über die Salbung oder Gottes Übe auf unserem Natürlichen, aber man sieht das nicht, die Leute haben keine Vorstellung. Es ist wichtig, in Veranstaltungen zu gehen, wo man das sieht, wo man es erlebt, wo man es spürt, wo man es sieht, wo man die Zeugnisse mitkriegt. Und das ist in sich ein Glaubensstimulus, zu sagen, da gehe ich weiter und das möchte ich. Und das ist so etwas wie in diesen Menschen, die wirklich was verändern, ist etwas, was ich nenne, eine positive Unzufriedenheit. Es sind so viele Menschen krank. Es ist so eine Not. Oh Gott, komm, greif ein. Und das ist genau das, wo die Begegnung mit Gott stattfindet. Und sie sind bereit, den Weg zu gehen. Und da passiert viel. Ich war ja auch bei einer Heilungsschulung von dir und da fand ich ein Bild total gut, was du benutzt hast und das hat mich persönlich total ermutigt, weil du hast sowas gesagt wie, der Heilungsdienst ist sowas wie ein Pferd, auf dem man sitzt und was einen auch abwirft. Und dann ist die Frage, wer steigt wieder auf? Ja, also, und das hat mir so geholfen, weil ich hatte auch den Eindruck, für eine Person zu beten, der es nicht gut ging. Und habe richtig so die Gegenwart gemerkt, es wurde so warm, ich habe gebetet, die Person hat geweint, also da war was los und ich habe eigentlich gedacht, die Person ist jetzt geheilt, war aber nicht so. Und da habe ich gedacht, okay, habe ich mich erinnert an dieses Pferd, ne, das ist erstmal kein schönes Gefühl, ich wünsche es mir für die Person, ne, ich hatte Glauben, ich habe die Gegenwart gespürt, sie ist nicht geheilt worden, aber nein, ich lasse mich nicht abwerfen, sondern ich setze mich wieder auf das Pferd drauf und beim nächsten Mal bete ich wieder. Und beim nächsten Mal, als ich dann für Heilung gebetet habe und wieder das so gespürt habe, ist die Person geheilt worden. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, ist im Hinterkopf zu behalten, steig wieder auf und wenn du 10-mal hintereinander runterfällst, steigst wieder auf und beim 1000. Mal auch. Das, ich glaube, dass es Millionen von Christen gibt auf diesem Planeten, die hat das Heilungspferd abgeworfen. Die haben gesagt, das ist der Beweis dafür, ich habe keine Gabe, ich werde nicht gebraucht und so weiter. Und das ist der fatal. Diejenigen, die einen Heilungsdienst haben, sind die, die wieder aufs Pferd aufsteigen, die das Trauma überwinden und weiterreiten und mehr Kompetenz erwerben. Aber hier ist eins auch wichtig zu verstehen, das ist ein Prozess. Alles braucht Zeit. Die Entwicklung meines Glaubens braucht Zeit. Die Entwicklung der Salbung, ich schreibe es nochmal mit Gottes Über auf meinem Natürlichen, das braucht Zeit. Meine charakterlichen Entwicklungen in Verbindung mit Gott, weil ganz ehrlich, ich weiß, dass ich niemanden heilen kann. Und ich weiß am Ende immer, wer geheilt hat. Und das ist so wichtig, diese charakterliche, menschliche Verbindung zu ihm. Ja, dass das, man da ist, nicht so einen, das ist der Schlüssel. Drive kriegt und irgendwann denkt, man ist jetzt selbst hier irgendwie jemand Großes, der heilen könnte. Das wäre dann die Gefahr. Das heißt, der Charakter muss sich auch erstmal entwickeln, dass man dann auch die Demut behält, auch wenn viel passiert. Das ist richtig, ja. Ich würde dich nochmal bitten zu beten. Okay. Und zwar mehrere Gebete. Also einmal für Leute, die vielleicht noch gar keine Beziehung zu Jesus haben. Dann für Menschen, die krank sind, die einfach Heilung benötigen. Aber dann auch für Menschen, die sagen, ne, ich möchte auf dieses Pferd aufsteigen, auch wenn ich runterfliege, ich steige wieder auf, einfach, dass sie in diesen Heilungsdienst kommen. Ja, okay, das mache ich gerne. Und vor allen Dingen diese persönliche Beziehung zu Gott ist das, was uns durchträgt. Ja? Es ist nicht die Taufe. Ja? Du kannst 100-mal untergetaucht worden sein, bis jeder Goldfisch dich oder jeder Fisch dich im Ozean mit Vornachnamen kennt. Das wird dich nicht erretten. Tradition rettet dich nicht, Religion rettet dich nicht. Jesus rettet und von ihm reden wir hier die ganze Zeit. Und wenn wir eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen, der einen Preis gezahlt hat für uns am Kreuz, dann empfangen wir ewiges Leben. Und dann wird ein Bund geschlossen mit Gott. Und ich spreche dieses erste Gebet und dann gehe ich über einfach in das Heilungsgebet und in das andere. Und mach es einfach zu deinem eigenen Gebet. Du kannst es in deinem Herzen mitsprechen, in deinen Gedanken oder dir das nochmal wiederholen. Auf das Tempo verlangsamen und es nochmal bewusst nachbeten. Aber hier wird ein Fundament gelegt, eine Partnerschaft, die dich durchträgt bis in alle Ewigkeit und das geht über die körperliche Heilung hinaus. Herr Jesus Christus, danke, dass du den Weg freigeschaltet hast am Kreuz für meine Errettung, für meine Erlösung. Und ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld und reinige mich mit deinem Blut. Dein Reich komme und breche in mir an. Ich empfange jetzt mit meinem Glauben das ewige Leben. Und ich bekenne mit meinem Herzen, mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich heute einen Bund mit dem dreieinigen Gott, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist geschlossen habe. Und dieser Bund gilt auf Zeit und Ewigkeit. Amen. Das ist das erste Gebet. Und jetzt bete ich gerne leidenschaftlich für die Kranken. Und wenn du krank bist, lass es ganz einfach machen. Also es ist sehr unkompliziert. Vielleicht leg einfach die Hand auf die kranke Körperstelle und ich werde von hier einfach beten und du schaltest deinen Glauben ein. Vergiss mich, vergiss den Bildschirm und sei einfach innerlich ausgerichtet auf Gott. Und wenn diese Verbindung steht und dein Glaube sich in Gottes Gegenwart reinbewegt, dann kann ganz viel passieren. Und die Heilung kann passieren und die Heilung kann sich entwickeln und sie kann sofort passieren oder sich oder angekrochen kommen wie eine Salatschnecke. Ja, aber ich glaube, dass da was unterwegs ist. Und Vater im Himmel, ich danke dir für jede Person, die jetzt zuschaut. Und ich bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und so spreche ich einfach, Schmerz, löse dich, was immer die Ursache des Schmerzens ist, löse dich komplett. Lass deinen Heilungsstrom fließen durch diese Person auf der anderen Seite. Heiliger Geist, durchströme sie von Kopf bis Fuß. Und was immer die Erkrankung ist, ob es eine Systemerkrankung ist, in dem Namen Jesu, lass den Strom deiner Heilung jetzt fließen und empfang deine Heilung jetzt. In dem Namen Jesu. Jetzt werde ich weiterbeten für all diejenigen, die sagen, ja, ich bin hungrig, ich würde gerne in den Heilungsdienst mehr reinkommen. Und ich bitte einfach, einige Dinge, die kann man hören, die müssen im intellektuell erfasst werden, andere werden tief im Geist erfasst. Und mein Gebet ist, dass jeder im Geist, in seinem Geist innen drin erfasst. Und damit meine ich nicht den Intellekt. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und Menschen berührst und befähigst und durchströmst und ausrüstest für einen Heilungsdienst. In dem Namen Jesu, komm mit deinem Über auf das Natürliche, damit das Übernatürliche passiert. Vater, ich bitte dich, dass Heilungsdienste jetzt freigeschaltet werden, an himmlischen Orten, über Individuen, die hier zuschauen, und einfach der nächste Impuls kommt, für die Praxis. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Vielen Dank, Papa. Ja. War ein super Gespräch. Richtig Jawohl. Viel Input. Total ermutigend. Ich danke dir. Es ist hier schon sehr spät geworden. Es wäre super, wenn du den Kanal abonnieren würdest, wenn du ihn liken würdest. So trägst du mit dazu bei, dass einfach die beste Botschaft ever weiter verbreitet wird. Ich wünsche dir jetzt eine total gesegnete Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.